Fähige Leute sitzen im Parlament. Sie reden nur Scheiße und sind nicht konsequent. Ich hab sie nicht mehr sehen, ihr Beruf besteht aus Lüge und Schwindel. Kümmert sich die Regierung wieder um Deutschland? Eine Regierung, wie sie früher einmal war. Von der Patrioten und Nationalisten. Ja, ich bin ein Deutschland, wie es früher einmal war. Sie versprechen viel, doch halten nichts. Verfolgen ihre eigenen Interessen mit Gesicht. Das Volk wird nur belohnt und betrogen. Jeder Schritt. Ah, ah, ah, ist von Macht hier gezogen. Die Regierung wieder um Deutschland. Eine Regierung, wie sie früher einmal war. Voller Patrioten und Nationalisten. Ja, ich bin ein Deutschland, wie es früher einmal war. Ah, wie es früher einmal war.